Hi friends. Hallo Freunde. I promised you that today we would talk about that. Ich habe euch versprochen, heute darüber zu reden. That what Paul talked to the Philippians. Was Paulus den Philippen sagte. To constantly progress further into union with Jesus. Nämlich beständig in der Einheit mit Jesus voranzuschreiten. Look, in Philippians chapter 3, which is one of the most beautiful chapters. In Philippe 3, einem der schönsten Kapitel. Here's actually what Paul expressed. Drückt Paulus Folgendes aus. You know, he said, oh, that I may know him. Oh, dass ich ihn erkennen möge. And he's talking about experience union with Jesus. Und spricht davon, Einheit mit Jesus zu erleben. And then he says, I don't consider myself that I've already got hold of it. Dann sagt er, ich bilde mir nicht ein, dass ich es schon ergriffen habe. But I leave the past and I press into it. Eines aber, ich vergesse das Vergangene und strecke mich weiter danach aus. You see, press further and further to experience his unity with Jesus. Also strecke dich immer weiter danach aus, die Einheit mit Jesus zu erleben. That was Paul's desire, which he lived, and now here he taught it. Das war Paulus' Verlangen, nachdem er lebte. Und hier lehrt es nun. You know, and I have honestly understood. Ich habe wirklich verstanden. Unless I live out of this deep, personal, intimate unity with Jesus, life doesn't make sense. Wenn ich nicht aus dieser tiefen, innigen Verbindung mit Jesus herauslebe, macht das Leben keinen Sinn. From him. Von ihm. From him. Von ihm. Through him. Durch ihn. Only through him. Nur durch ihn. And to him. Und für ihn are all things. Sind alle Dinge. So you have to make a very simple decision. Du musst also eine sehr einfache Entscheidung treffen. And it's this decision. Und es ist folgende. Jesus, until I have no breath in this earth. Jesus, bis ich keinen Atemzug mehr auf Erden mache. I have a huge goal. Habe ich ein großes Ziel. And this is every day press more into the experience of this unity with you. Und das ist jeden Tag mehr in der Einheit mit dir voranzuschreiten. Can you imagine? Kannst du dir vorstellen? If only every Christian who listens to my devotions. Wenn nur jeder Christ, der meinen Andachten zuhört. Which I don't know how many there are, but there are many, many thousands in six continents that I do know. Die Anzahl weiß ich nicht, aber es sind viele Tausende weltweit. And what would happen? Was würde passieren? If every Christian who listens to these. Wenn jeder Christ, der das hört. Makes a very clear and strong decision today. Heute eine ganz klare und starke Entscheidung treffen würde. From all of the heart. Von ganzem Herzen. That from today on, until I have no more life on this earth. Von heute an, bis mein Leben auf der Erde vorbei ist. I will do everything to constantly progress further into my union with Jesus. Werde ich alles tun, um beständig in meiner Einheit mit Jesus voranzuschreiten. This will influence what and how you think. Das wird beeinflussen, was und wie du denkst. This will influence what and how you speak. Es wird beeinflussen, was und wie du redest. It will even influence what and how you feel. Sogar was und wie du fühlst. And what you do and how you do it. Was du tust und wie du es tust. It will so radically impact every single area of your life. Es wird sich so radikal auf jeden Bereich deines Lebens auswirken, that you will automatically impact people around you. Dass sich das automatisch auf die Menschen um dich herum auswirken wird. Now you don't have to live by rules and regulations how to become a good Christian. Nun musst du nicht mehr nach Regeln und Gesetzen leben, wie du ein guter Christ wirst. The life of Jesus is going to flow out because you live in this incredible union with him. Das Leben Jesu wird aus dir herausfließen, weil du in dieser herrlichen Einheit mit ihm lebst. He will speak through you. Er wird durch dich sprechen. He will see through your eyes. Er wird durch deine Augen sehen. He will love through you. Er wird durch dich lieben. He will be generous through you. Er wird durch dich großzügig sein. He will speak words of kindness that will transform people's lives through you. Er wird Worte der Güte durch dich reden, die das Leben von Menschen verändern werden. So, if we would do this, we could have on six continents tens of thousands of people impacting their world around them. Wenn wir das also machen würden, könnten wir auf sechs Kontinenten zehntausende Menschen haben, die die Welt um sich herum beeinflussen. And you know what? Und weißt du was? Fruitfulness would not be a goal to reach in order to progress higher in the ladder of a church. Fruchtbarkeit wäre kein Ziel mehr, um auf der Gemeindeleiter höher zu klettern. Fruitfulness will be something that flows naturally and pleases the heart of the Father. Fruchtbarkeit würde natürlich fließen und das Herz des Vaters erfreuen. You abide in him, he abides in you, and you will be fruitful. That's a natural result. Du bleibst in ihm und in dir, dann ist Fruchtbarkeit das natürliche Ergebnis. Do you know, the more I walk with Jesus, the deeper this desire grows. Je länger ich mit Jesus lebe, desto mehr wächst dieser Wunsch. The more hours I've spent just hanging out with Jesus, the more I think, I really don't want to work anymore. I just want to be with him day and night. Je mehr Stunden ich mit Jesus verbringe, desto mehr denke ich, dass ich nicht mehr arbeiten, sondern nur noch Tag und Nacht mit ihm zusammen sein will. But then he reminds me, und dann erinnert mich, that he's called me to work. Dass mich berufen hat zu arbeiten. And he's called me to impact people all over the world. Und dass mich berufen hat, Menschen auf der ganzen Welt zu beeinflussen. And he's called me to share his love and his goodness with the other people too. Und dass mich berufen hat, seine Liebe und Güte mit anderen zu teilen. But my friends, I really, really, really want to challenge you. Meine Freunde, ich möchte euch wirklich, wirklich herausfordern. Make this the pursuit of your life. Es zum Streben eures Lebens zu machen. That you constantly progress further into deeper intimacy with him. Dass ihr ständig voranschreitet in einer tieferen Einheit mit ihm. You know, I don't know if it's the grace of God or kindness of God or God just did it. I really don't know. Ich weiß nicht, ob es die Gnade Gottes oder die Güte Gottes ist oder es einfach getan hat. Ich weiß es wirklich nicht. But there's something inside of me. Aber da ist etwas in mir. The more I experience with my Jesus, the more unsatisfied I get with how little I experience. Dass je mehr ich mit meinem Jesus erlebe, desto weniger zufrieden bin ich damit, wie wenig ich erlebe. I've met so many Christians who kind of have experience with Jesus and that's what they're talking about the next 10 years. Ich traf so viele Christen, die erlebten etwas mit Jesus und dann reden sie die nächsten 10 Jahre davon. They make their experience with Jesus a resting place. Sie machen ihr Erlebnis mit Jesus zu einem Rastplatz. I make my experience with Jesus a trampoline to jump further and higher into more experiences with him. Ich mache meine Erlebnisse mit Jesus zu einem Trampolin, weiter und tiefer in mehr Erlebnisse mit ihm hineinzuspringen. May God put this inside of you too. Möge Gott das auch in dich hineinlegen. That the more you experience with Jesus, the more you want to progress further into this union with him. Dass je mehr du mit Jesus erlebst, du umso mehr in der Einheit mit ihm voranschreiten willst. Until in experience you and him walk in such a deep unity. Bis du erlebst, dass ihr solche eine Einheit seid. That wherever you go, people will walk by you and realize something is different. Dass wo immer du hingehst, die Leute merken, dass etwas anders ist. If this is how we learn to live our lives, wenn wir lernen, unser Leben so zu leben, and say, I will never stop this journey of progress, und sagen, ich werde niemals diesen Weg des Fortschritts verlassen, we will show the goodness of God to this world. Dann werden wir der Welt die Güte Gottes zeigen. So please, also bitte, commit yourself to this journey of constant progress. Verpflichte dich selbst dieser Reise des ständigen Fortschritts. Into further union with him. Hinein in tiefere Einheit mit ihm. Join me on this journey. Schließe dich mir auf diese Reise an. See you tomorrow. Bis morgen.